Siebentens hielt der Brief des Konzils der Erzbischöfe der russischen rechtgläubigen Kirche im Auslande an all in der Zerstreuung lebenden Gemeinden der russischen rechtgläubigen Kirche. Übersetzung aus dem Russischen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. 1. Johannes 4,1. Diese heiligen Worte des Lieblingsjüngers Christi und Weissagers Johannes sind auf die Jetztzeit mehr als auf irgendeinen anderen Zeitabschnitt anwendbar. Unsere wirre Zeit ist sehr reich an falschen Propheten, aber arm an wirklichen Propheten. Die Welt ist an Gottes Geist arm geworden, aber sehr reich an Geistern der Verwirrung. Die alte Schlange, die da ist, der Teufel und Satan, Offenbarung Johannes 20,2, hat in die Herzen der Menschen vielerlei Truglehren, Ketzereien und Sektierereien gesetzt, mit welchen sie die Schwachen im Glauben und die Einfältigen im Wissen um die Geheimnisse des Reiches Gottes verführen, indem sie sie vom Glauben an Gott, an die christliche Kirche, an die Unsterblichkeit der Seele, an das jenseitige Leben und das jüngste Gericht abbringt. Eine der allerschädlichsten und wahrhaftig satanischen Truglehren in der Geschichte der Menschheit ist die Freimaurerei. Von ihr sind wir gewillt, gemäß unserer Hirtenpflicht, unserer gläubigen russischen Welt Kenntnis zu geben. Die Freimaurerei ist eine geheime internationale revolutionäre Weltorganisation des Kampfes gegen Gott, gegen das Christentum, gegen die Kirche, gegen die nationale Staatlichkeit und insbesondere gegen die christliche Staatlichkeit. In dieser internationalen Organisation gehört dem Einfluss und der Bedeutung nach der erste Platz der jüdischen Nation, der der Kampf gegen Gott seit den Tagen der Kreuzigung Christi des Erlösers eigen ist. Der Judaismus ist mit der Freimaurerei in ihrem Kampfe gegen das Christentum und bei den messianischen Bestrebungen zur Weltherrschaft historisch und durch allerengste Fäden verbunden. Die Freimaurerei ist der unversöhnliche Feind des Christentums. Sie stellt sich zum Ziel, die Zerstörung der Kirche, den Krieg mit allen Religionen, die Erschütterung der Grundlagen der nationalen christlichen Staatlichkeit und die Organisierung von Revolutionen auf der ganzen Erde. Der bekannte Freimaurer Voltaire sagte einmal, vernichten wir die Infame, das heißt die Religion. Dieser berühmte Ausspruch findet seinen Widerhall in den freimaurerischen Kreisen bis auf den heutigen Tag. Im Jahre 1881 schrieb der belgische Freimaurer Fleury, nieder mit dem Gekreuzigten, du, der du schon 18 Jahrhunderte die Welt unter deinem Joche hältst, dein Reich ist zu Ende, Gott ist nicht nötig. Raison et Religion, Brüssel 1881, Seite 170. Unser Ziel liegt nicht darin, um den Individualismus wieder aufzurichten, sondern darin, um das Christentum vom Antlitz der Erde wegzufegen. Palmal-Gazette vom 26. April 1881. Der Atheist ist einer der herrlichsten Titel der Menschheit, ein Zeichen der Auszeichnung der Weltheroen, der Märtyrer, der Ritter der Welt. Keine einzige Philosophie, keine Theologie haben der Welt etwas so Würdiges im Vergleich der Heilsverkündung des Atheismus gebracht. Ehre und Ruhm diesen Frontkämpfern der Freiheit. Ehre und Ruhm demjenigen, der in seinem Eifer um den Menschen Gott vergisst. So spricht die Theosophin Anne Besson, The Gospel of Atheism, London 1882, 7-2. Ein bekannter Freimaurer des 33. Grades erklärte im Jahre 1912, wir fühlen die Notwendigkeit, ein für allemal der Kirche, ja allen Kirchen ein Ende zu bereiten. Solange wir dieses nicht erreichen, werden wir nicht produktiv arbeiten, nichts Dauerhaftes aufbauen können. Offizieller Rechenschaftsbericht des Konvents des Großorients von Frankreich 1912, Seite 270. Im Jahre 1913 sagte der Freimaurer Sicard de Plussol, es gibt einen Frieden, den wir nicht schließen können. Eine Entwaffnung, mit der wir uns nicht einverstanden erklären können. Es gibt einen Krieg, den wir ohne Unterlass weiterführen müssen bis zum Siege oder zum Tode. Das ist der Krieg gegen die Erbfeinde der Freimaurerei und der Republik, gegen die Feinde der Gewissensfreiheit, des Verstandes, der Wissenschaft und der menschlichen Gerechtigkeit. Und diese Feinde sind alle Dogmata und alle Kirchen. Ebendorf 1913, Seite 393. Etwas später erklangen auf demselben Konvent Reden wie die folgende. Zerstören wir dieses Symbol des Schreckens und der Abscheulichkeit. also die Kirche, diesen Herd der Übeltat auf Erden und erneuern wir unseren stetigen Kampf. Vernichten wir die Infame. Ebendorf, 1922, Seite 102. Wir wollen den Krieg mit allen Religionen führen, da sie die wahren Feinde der Menschheit sind. Ebendorf, Seite 198. Der belgische Freimaurer Koch erklärte auf dem Internationalen Freimaurerkongress in Paris das Folgende: Das, was wir unbedingt zerstören müssen, sind die Religion und die Dogmata. Revue Internationale de Société Secrète, Nummer 33, 1911, Seite 839. Und weiter: Auf dem Wege der Propaganda, auch sogar mittels administrativer Akte, werden wir erreichen, dass wir in der Lage sein werden, die Religion zu erdrücken. Ebendorf, Seite 840. Der spanische Freimaurer und Revolutionär Francisco Ferrero schreibt in seinem Katechismus für weltliche Schulen: Gott, das ist nur eine kindliche Konzeption, hervorgerufen durch das Gefühl der Angst. Daselbst seit 774, Nummer 30, 1931. Es genügt nicht, den Einfluss der Geistlichkeit zu besiegen und die Kirche ihrer Autorität zu entkleiden. Es ist notwendig, die Religion selbst zu vernichten. So bestimmt der Freimaurerkongress vom Jahre 1900, Kongress Maconique International in Paris 1900, Seite 102. Der Kampf zwischen der Kirche und der Freimaurerei ist ein Kampf nicht auf Leben, sondern auf Tod, erklärte auf demselben Kongress der belgische Großmeister Kirk. Bemerkenswert sind auch folgende Aussprüche von Freimaurern: Seien wir uns dessen eingedenk, dass Christentum und Freimaurerei absolut unversöhnlich sind. Und zwar so weit, dass es heißt, mit dem einen brechen, wenn man zum anderen übergeht. In diesem Fall hat der Freimaurer nur eine Pflicht: tapfer auf dem Kampfplatz zu gehen und zu kämpfen. Journal Die Akazie vom November 1930, Seite 145. Lasst uns arbeiten mit gewandten und vorsichtigen Händen das Leichenhemd wachsen, das eines guten Tages alle Religionen bedecken wird. Und sodann werden wir zur Zerstörung des Klerikalismus und des Aberglaubens, der hiervon ausgeht, in der ganzen Welt beitragen, sagt ein Konventsmitglied der Großloge von Frankreich. Comte de Rendu de Convent, der LGC, vom Oktober 1922, Seite 128. Man könnte eine ganze Reihe ähnlicher Aussprüche anführen, da nicht eine einzige Freimaurerversammlung ohne Ausfälle gegen die Religion verläuft.